Dritter Tag. Hekuba weckte mich zur Mittagszeit. Ich lag bäuchlings auf meinem Lager am Ofen und bekam kaum die Augen auf. Licht flimmerte durch die Scheiben der kleinen Fenster. Mir war schwindelig. Für einen Moment hatte ich das Gefühl, mich in Amsterdam zu befinden. Dann sah ich die karge, hölzerne Stube und Hekubas lachendes Gesicht. Ich hatte mir im Schlaf einen Arm abgeklemmt. Als ich mich aufrichtete, schlenkerte er leblos an meinem Körper. Es dauerte eine Weile, bis das hineinströmende Blut ihn wieder mobilisiert hatte. »Hat der Boti geschmeckt?«, fragte Hekuba grinsend. Ich nickte, und während ich den Kopf bewegte, spürte ich meine Benommenheit. Dunkel erinnerte ich mich. Wir hatten noch lange am Lagerfeuer gesessen. Tekas hatte Geschichten aus seinem Leben erzählt, von seiner Kindheit in einem kaukasischen Dorf, von Entbehrungen und harter Arbeit. Und er hatte von einer Melancholie erzählt, die ihn als Jugendlicher befallen habe. Eine Melancholie, deren Grund in einer übermäßigen Selbstreflexion gelegen habe, in dem Zwang, sich selbst verstehen zu wollen. Tief habe der 12-jährige Okulpe in sich hineingeforscht, habe denkend versucht, sein Denken zu verstehen. Doch diese Denkversuche hätten zu nichts geführt. Im Gegenteil, sie hätten sich bis ins Kleinste weiter verästelt, hätten einen unüberschaubaren Dschungel erschaffen. »Man kann so viel über sich nachdenken, dass man sich selbst völlig fremd wird«, hatte Tekas gesagt. Dann hatte er erklärt, dass er sich immer mehr zurückgezogen habe. Unglücklich sei er gewesen, entfremdet von den Dorfbewohnern, von den Freunden, von der eigenen Familie. Spöttisch, hilflos, traurig, so habe er das Leben betrachtet. Und mit der Zeit sei in ihm eine namenlose Wut entstanden. Er habe die Menschen gehasst, das Leben, die Mühen, die Sinnlosigkeit und vor allem sich selbst. Mit 15 Jahren endlich sei er früh am Morgen auf einen Berggipfel geklettert und habe sich an den Abgrund gestellt. Den ganzen Tag habe er dort gestanden, jederzeit bereit, in die Tiefe zu springen. Er stand dort, bis ihm die Kräfte schwanden, bis irgendwann groß und gelb der Mond vor ihm aufstieg. Doch er sprang nicht. Dies sei ihm eine Lehre gewesen, hatte er gesagt, dieser Wunsch, trotz allem leben zu wollen. Er kehrte mit einer seltsamen Entschlossenheit von dem Berg zurück, packte wenige Habseligkeiten zusammen und brach noch in derselben Nacht auf, um in die Fremde zu wandern. An mehr erinnerte ich mich nicht. Tekas hatte vielerlei erzählt, doch der Rest war in der Dunkelheit verschwunden. Ich hatte zu viel Boti getrunken. »Wie bin ich nach Hause gekommen?«, fragte Hekuba blinzelnd. »Okulpa hat dich spät in der Nacht vorbeigebracht«, sagte sie lachend. »Du hast kein Wort mehr sprechen können, bist ins Bett gefallen und hast sofort geschnarcht.« »Ja«, sagte ich und kratzte meinen Kopf. »Ich war auf den Boti nicht vorbereitet.« »Das ist normal. Das geschieht jedem, der zum ersten Mal Boti trinkt. Jetzt iss erst mal was«, sagte sie und deutete zum Tisch. »Da steht ein frisches Omelett mit Schafskäse.« »Vielen Dank, Hekuba«, sagte ich beschämt. »Du bist so...« Meinem benommenen Kopf fiel kein Wort ein, also versuchte ich es mit einem anderen Satz. »Ich würde dir gern wieder bei der Arbeit helfen, aber...« Hekuba winkte ab. »Nein, nein«, sagte sie. »Du musst mit Okulpe sprechen, das ist wichtiger. Ach, ich soll dir etwas von ihm ausrichten. Wenn du ihn heute besuchen willst, dann findest du ihn auf dem Ochsen.« »Auf dem Ochsen?« Der Ochse war ein Bergrücken, der tatsächlich an ein großes Tier erinnerte. Vorn erhob sich ein riesiger Felsen, der wie ein Kopf frei in die Luft ragte. »Es gebe nur einen Weg dorthin«, hatte Hekuba gesagt. »Ich könne Tekas nicht verfehlen.« Und auf diesem Weg wanderte ich nun mühsam voran. Meine Beine waren erschöpft und mein Kopf summte. Aber die Anstrengung tat mir gut. Mit jedem Schritt fühlte ich mich frischer und wacher. Gleichzeitig wurden die Dinge immer schemenhafter, denn dichter Nebel zog heute aus den Schluchten, zog über die Wipfel und Kämme hin, dass die Farben sich lösten und mit dem dunstigen Himmel verschwammen. Ich ließ den Hügel mit den maronen Bäumen links hinter mir und erreichte bald einen düsteren Wald. Dicht standen die Tannen, einige Stämme mit dicken Wülsten, andere waren ockerfarben und schuppig wie ein menschliches Haar in zigtausendfacher Vergrößerung. Baumwurzeln schimmerten im Nebel, wanden sich gewürmartig ineinander, als würden sich nackte Leiber umschlingen. Man konnte wenig und immer weniger sehen. Ein schmaler Trampelpfad führte durch das Dickicht. Ich ging gebückt unter feuchten Zweigen hindurch, quetschte mich durch klamme Nadeln. Je weiter ich voranschritt, desto entfernter klangen die wenigen Vogelstimmen. Als ich ein offenes Waldstück erreichte, umgab mich gespenstische Stille. Felsen lagen hier, organisch wie Schwämme, mehrgliedrig, blasig, Zwischen ihren Höhlungen und Dellen zeigten sich dunkle Striemen. Manche schimmerten silbern, andere waren schwarz angelaufen. Es roch modrig. Vereinzelt wucherten Flechten und Moose auf den Steinen, auf dem Boden einige schwefelgelbe Pilze. Es war, als lägen hier Gedenksteine in der Einsamkeit. Nach einer halben Stunde endlich zeichneten sich hoch vor mir die Umrisse des Ochsen ab. Der Weg wand sich nun steil zwischen den Felsen. Ich fand einen langen Ast, der mir als Wanderstab diente. Dort oben würde ich diesen Stock mit meinem Bleistift vertauschen. Und nun gab mir die Aussicht auf das Gespräch neue Kräfte. Ich freute mich auf die Gegenwart von Okulpe Tekas. Es war etwas Unnennbares an diesem Menschen, das sich lösend auf mich übertrug. Sein ganzes Wesen strahlte ungeheure Heiterkeit aus, Offenheit, Unbekümmertheit, Mühelosigkeit. Seine Bewegungen waren sanft, rund, lebendig. Meist sprach er ruhig und mit großer Sicherheit, gleichzeitig waren seine Sätze bewegt, beschwingt und von großer Freude getragen. Mit diesen Gedanken wanderte ich höher und höher, kletterte über dunkle Felsen, die sich in den Weg gestellt hatten, vorbei an Bäumen, die krumm und geknickt aus den Steinen ragten, sprang über Löcher und Spalten hinweg, während mir der Schweiß von den Haaren troff. Aus der Tiefe stiegen die Schwaden, schoben sich ineinander, drehten und wirbelten, bis kaum noch etwas zu erkennen war. Als ich endlich den Rücken des Ochsen erklommen hatte, musste ich verschnaufen. Ich setzte mich auf das Gestein und ruhte meine Beine aus. Hier oben gab es keine Aussicht. Man blickte in ein verwaschenes Weiß. Irgendwann erhob ich mich und suchte Tekas. Am Ende des Bergrückens fand ich ihn. Er saß auf dem Kopf des Ochsen. Ich konnte nicht erkennen, ob er mir den Rücken oder das Gesicht zugekehrt hatte. »Komm, setz dich«, sagte er. »Die Welt scheint sich heute aufgelöst zu haben, als hätte man kein Bewusstsein. Setz dich doch. Ich hoffe, du hast den gestrigen Abend gut verkraftet.« Ich setzte mich zu Tekas auf die Steinkante, unter uns der Abgrund, den man nicht sehen konnte. Unsere Beine baumelten im Nirgendwo. Ich hatte das Gefühl, mich festhalten zu müssen. Nur wenige Notizen konnte ich auf das Papier krakeln, die ich dann in der Nacht ausformulierte. Ich bat Tekas, weiter über das Leben zu sprechen. Das Leben ist bedeutender als die übrige Materie. Es ist, wenn man so sagen möchte, die zweite göttliche Stufe. Denn im Leben entwickelt die universale Kraft eine Unabhängigkeit gegenüber sich selbst. Und um diese Unabhängigkeit zu halten, ist dem Leben ein Wille fest eingeschrieben. Es will am Leben bleiben. Das Leben ist vielerlei. Kraft, Form, Wahrnehmung, Bewegung, Wachstum, Geistigkeit, Gefühl, Kommunikation, Entwicklungsfähigkeit und Entfaltungsmöglichkeit. Aber eben vor allem eines: Eigenständigkeit. Die Allkraft hat sich mit Hilfe des Lebens von ihrem eigenen Hin- und Hergeworfensein befreit. Sie hat sich selbst neue Möglichkeiten geschaffen. Ein Baum kann entgegen der Gravitation nach oben wachsen. Ein Fisch kann gegen die Strömung schwimmen. Ein Vogel in die Luft steigen. Es ist ein wunderliches Gefühl, vor einem unsichtbaren Abgrund zu sitzen. Ich versuche, meine Verkrampfung zu lösen, während ich Tekas lausche, den ich neben mir kaum sehe. Das klingt wieder missverständlich, denn jene Unabhängigkeit bedeutet nicht, dass die Lebewesen von der Allkraft getrennt sind. Im Gegenteil, es ist ja eben diese Kraft, die hier wirksam ist. Sie hat nur eine andere, höhere Form gefunden. Im Leben hat sie sich zu einem gewissen Grade von ihrem eigenen, ungerichteten Walten befreit. Doch ist diese Befreiung mit einer problematischen Bedingung verknüpft. Eine Bedingung, die für alles Leid und Unglück verantwortlich ist. Tekas schweigt. Und ich schaue in das Nichts. Langsam beginne ich mich über seine Äußerung zu wundern. Für das Leid in der Welt soll es einen einzigen Grund geben? Welche Bedingung meinen Sie? Um unabhängig zu sein, braucht das Leben eine eigene Kraft. Es braucht Kraft, um sich zu erhalten. Kraft, um die Möglichkeiten des Lebens auszuschöpfen, um sich fortzuführen und weiterzuentwickeln. Und daraus ergeben sich alle Probleme? Ja, du kannst alle Probleme auf diesen Punkt reduzieren. Wenn ein Lebewesen seine Kraft nicht erhalten kann, so stirbt es. Es kann schwach und krank werden, altern, verfallen, verkümmern. Es kann sich verletzen, frieren, dürsten, hungern. Es ist den Umweltbedingungen unterworfen. Es kann Rivalen unterliegen, seinen Feinden, der eigenen Gruppe. Es kann Schmerzen empfinden. Schmerzen? Ja, denn der Schmerz ist das Gefühl, das die Gefährdung der Lebenskraft anzeigt. Ich denke über diese Worte nach. Woran leidet ein Lebewesen? Woran leidet der Mensch? Gibt es nicht auch psychische Schmerzen?